Und die 15. Überraschung ist auch nur für japanische Kinofans relevant, nämlich Kosho Aoyama läuft am Kino vorbei und verteilt Autogrammkarten, nicht wahr? Hallo und herzlich willkommen zum 4. News-Podcast im Jahr 2016. Heute geht es um die News aus dem März 2016 und mit dabei ist auch an meiner Seite, ich begrüße unseren Stargast. Hallo Kevin. Schönen guten Tag, liebe Zuhörer. Der neue Columncast verspricht wieder neue Meldungen jetzt. Directly to you. Genau. Und mit dabei ist auch Bianca, nicht wahr Bianca? Hallöchen mal wieder. Und mit dabei ist auch Lasse. Hallo Lasse. Moin. Gut, und dann starten wir direkt durch mit den interessantesten News aus dem letzten Monat, und zwar die neuesten Conan-Casts. Da hatten wir zum einen den Audiokommentar Nummer 5 veröffentlicht zu Film 18, der Scharfschütze aus einer anderen Dimension. Ichigo Sniper? Dimensional Sniper. Ja. Da haben wir uns hingesetzt und endlich den Audiokommentar aufgenommen, veröffentlicht. Ihr könnt ihn euch jetzt anhören, direkt auf conannews.org und auch auf iTunes ist er verfügbar. Dort einfach Conancast eingeben, da sind wir auch zu finden. Am besten guckt ihr den zusammen mit der DVD, weil das auf der Blu-ray immer so ein bisschen verschoben ist, genau. Falls ihr die DVD habt. Ja, und des Weiteren haben wir noch veröffentlicht den Conancast Themenpodcast Nummer 92, Shinichi Kudos großer Sonderband. Da geht es um die Shinichi Edition. Nicht wahr, Kevin? In der Tat, ja. ein neuer Sonderband war immer erschienen. Weltexklusiv im deutschsprachigen Raum erhältlich. Ohne japanische Vorlage. Toller Band. Mal reinhören. Lohnt sich. Genau. Und der Conancast Nummer 93, Band 87. Da geht es um Band 87, der noch gar nicht in Deutschland verfügbar ist. Jedenfalls offiziell nicht. Den haben wir uns vorab auf der Leipziger Buchmesse kaufen können und besprechen können. Deswegen hier schon vorab exklusive Informationen zu Band 87. Unter anderem auch mit dem Fall, wo Shinichi und Ran im Kindergarten sind. Also sehr interessant. Auf jeden Fall sehr empfehlenswert auch dieser Podcast. Ja, da könnt ihr euch vorab einen Überblick verschaffen, ob der Band denn kaufenswert ist oder nicht. Natürlich nicht. Möglicherweise ja. Ja, und dann sind wir auch schon beim nächsten Thema, bei der Leipziger Buchmesse. Die war ja neulich Mitte, Ende März in Leipzig. Und wir waren da, nicht wahr, Kevin? Ja, es war toll. Ja, unfassbar, oder? Wir hatten Spaß und du warst ja wieder für immer aktiv. Erzähl mal, was du so ja, genau. Hast. Ich habe ein paar Poster verteilt für Egmont Manga. Leider kein Detective Conan Poster, sondern Corpse Party, Yu-Gi-Oh! Holder und Akuma no Riddle. Dürft andere Serien von Egmont Manga, die vielleicht bekannt sein dürften. Dennoch, wie gesagt, es wurde schon auf der Leipziger Buchmesse vorab verkauft, eben Band 87. Andere Conan-Bände waren auch mit an Bord. Auch andere Conan-Sonderbände, beziehungsweise alle Conan-Sonderbände waren mit an Bord. Auch die Magic Kaito-Bände? Genau, die Magic Kaito-Bände auch, die allerdings nicht so gut verkauft wurden, meiner Meinung nach. Ist natürlich auch klar, sind ja schon länger erhältlich und steht auch kein Detective Conan vorne drauf. Während Detective Conan Band 87 ging wirklich sehr gut weg, was nicht auch zuletzt an dem guten oder schönen Cover liegt, mit den Kirschblüten und dem kleinen Shinichi dort vorne drauf. Ist ja schon ein Kaufanreiz dann. Ansonsten natürlich wieder viel zu sehen auf der großen Bühne und so weiter. Kase war auch wieder mit an Bord, hatten auch schon Magic Kaito mit dabei. Genau, natürlich, das zweite Volume, genau. Genau, also Folgen 4, 5 und 6 mit dabei. 1, 2 und 3 natürlich auch. Wen dürfte es wundern? Einige Conan-Cosplayer haben wir auch getroffen, nicht wahr, Kevin? Ja, unter anderem einen wunderschönen Kommissar Mekorel, der wirklich 1A aussah, so gut, dass ich mich selber habe von ihm festnehmen lassen. Für ein Foto jedenfalls nur. Nur für ein Foto. Als er auf uns zukam, dachte ich erst, wer kommt denn da? Was will der von uns? Ja, dachte ich auch. Sah so ein bisschen aus wie Hercule Poirot, irgend so ein schlecht gekostet. Aber am Ende war es dann doch Kommissar Megure. Es war ein perfekter Megure. Der Bart hat gestimmt. Hatte er auch eine wunderbar tiefe, sarkastische Stimme? Naja, also Klaus-Dieter Klebsch war dahinter nicht zu hören. Aber er hatte auch einen schönen Bauch wie Megure und alles hat gepasst. Also sieht man ja auch selten. Ansonsten voller Erfolg, oder? Buchmesse? War schön, ja. Lunas, gereinigt ist. Voller Erfolg. Bleiben wir beim vollen Erfolg. Und zwar beim Anime in Deutschland. Da gibt es jetzt neue Veröffentlichungen. Wir hatten das auch gerade eben schon angeschnitten. Und zwar ist jetzt die zweite Volume zu Magic Kaito Kid, The Phantom Thief, verfügbar. Ja, in der Tat. Haben wir auch erwähnt, die Folgen 4, 5 und 6. Die sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider noch nicht bei Anime On Demand verfügbar. Allerdings dürfte man auch dort mit einem baldigen Release rechnen. Außerdem hatten wir auch ein Gewinnspiel laufen, bei dem ungefähr 250 Menschen teilgenommen haben. Wir sagen herzlichen Dank an die Teilnehmer und herzlichen Dank natürlich auch an Kase, die uns so spontan die Preise zur Verfügung gestellt haben. Das war sehr angenehm, wie immer auf der Buchmesse, sowohl mit Kase als auch mit Ema in Kontakt zu treten. Ja. Vielen lieben Dank. Die Gewinner werden in Kürze bekannt gegeben. Oder wenn ihr den Conningcast hört, sind sie bekannt gegeben. Herzlichen Glückwunsch. Gut, dann kommen wir noch kurz zum Manga in Deutschland. Da gab es auch eine kleine, aber wichtige, meiner Meinung nach, Meldung. Ja. Und zwar eine Umbenennung des kommenden Sonderbands. Es erscheint ja im September noch der Shinichi Returns Sonderband, der zweite Teil dazu. Und im November folgt dann nach einer Umfrage der Aihaibara Sonderband, der vorher eigentlich, wie soll er heißen, Detektiv Conan featuring Aihaibara Special Edition. Jetzt wurde im Comic-Forum von Ema, Carlsen, Manga, Tokyo Pop, Kase, wer da nicht alles mit dabei ist, wurde bekannt gegeben von offizieller Seite, dass der Band umbenannt wird in Detektiv Conan Sherry Edition. Sherry ist ja bekanntermaßen der Codename von Aihaibara, den sie damals in der schwarzen Organisation hatte. Jetzt wird er also umbenannt, meiner Meinung nach sehr gut, kürzerer Name, ist auch einprägsamer. Deutlich prägnanter, na klar. Jeder Detective Conan-Fan kann auch mit Sherry was anfangen, wenn er bis Band 18 gelesen hat. Schade finde ich nur eines. Wir haben jetzt, finde ich, zu viel Edition. Man könnte auch mal wieder Selection nehmen. Kick it like Sherry. Okay, das wäre es. Das wäre nicht übel. Mit allen Fällen, wo sie über ihren Osaka-Typen schwärmt, oder was? Ja. Higo, Hige, oder wie? Oder? Vielleicht verkaufen sich ja die Editions besser als die Selections. Gut, dann müssen wir noch mal eine Umfrage starten. Allerdings gibt es auch nur eine Selection. Von daher können sich die Editions noch besser verkaufen. Die FBI-Selection, meinst du? Ja. Und Kick It Like Conan. Und Detective Conan vs. Kaito Kid ist ja auch noch ein anderer Name. Ansonsten immer nur Edition. Edition. Mir fiel auf, gerade eben, ich habe gestern mit meiner Freundin den zweiten Teil von Die Mumie angeschaut. Also der heißt Die Mumie kehrt zurück. Auf der DVD steht immer der englische Name The Mummy Returns. Und ich musste sofort an den Shinichi-Sonderband denken, an den zweiten. Ne? Also, oh wow, also epische Filmtitel bei Ema, die wissen, wie es geht. Das kann auch nur passieren, wenn man bei Conan News arbeitet. Ja, offenbar. Ich bin ja schon gespannt, wie es Ema oder Egmont Manga machen wird, wenn ein dritter Shinichi-Sonderband irgendwann mal erscheinen sollte. Dann, Resurrection. Irgendwas Blödes muss dann noch kommen. Dann heißt es Shinichi Comes Back. Nee. Shinichi Teil 3. The Shinichi. Ja, okay. Lassen wir das. Und springen über zur spoilerfreien Zone. Da haben wir auch wieder ein paar News. Unter anderem drei neue Überraschungen. Überraschung 13, 14 und 15. Und... Genau, und wie sollte es anders sein? Da hat natürlich Lasse ein paar nähere Informationen dazu, nicht wahr, Lasse? Ah, ja, ganz genau. Die 13. Überraschung ist für deutsche Fans eher unwichtig, aber das sind sie ja fast alle, nämlich eine Gast-Synchronsprecherin in Japan für Kinofilm 20, nämlich Yuki Amami, die wird wahrscheinlich den meisten nichts sagen, in bisherige Animations-Synchronarbeit ist nur ein Film, nämlich in Ponyo, von Studio Ghibli, hat sie im japanischen Original eine Rolle übernommen. Ansonsten spielt sie in Japan eher in Filmen und TV-Dramen und TV-Stücken mit. Ja, ich habe mal mitbekommen, wenn ich kurz einwerfen darf, wenn Frauen oder auch Männer in japanischen Dramen oder solchen komischen Seifenopernserien mitmachen, die werden teilweise wirklich umhimmelt für ihre Rolle. Weshalb ich auch verstehen kann, dass man bei Conan sagt, ja komm, irgendeine Frau, die jetzt noch ein halbes Jahr berühmt ist, die nehmen wir mal rein. Und ja, danach wird die den Leuten, also wie ich es weiß, werden die wohl auch schnell wieder ausgewechselt. Aber solange sie irgendwo mitspielen, sind die auch echte Idole, oder wie man das nennt dort. Mhm. Ja, sie ist auch schon 48, also schon ein bisschen dabei. Hatte 2013 übrigens auch einen Herzanfall während einem Theaterstück und ist davon jetzt nach ein bisschen Pause zurückgekehrt ins Schauspielergeschäft, also die ist im Moment wohl erstmal noch gekommen, um zu bleiben. Ja, sehr guter Einstieg mit dem Detective Conan-Film. Besser kann man es ja kaum machen, seine Rückkehr. Also. Und sie wird die Rolle der Frau mit Amnesie übernehmen, die in den Trailern und Promotion-Material öfters mal zu sehen war. Die mit den zwei Augen. Ja, welche Farbe hat noch das andere Auge gehabt? Je nachdem, gelb, hellblau oder schwarz. Je nachdem, welches Promotion-Material man ansieht. Also ich hoffe mal, dass das im Film wenigstens die ganze Zeit gleich bleibt. Das wäre es, ja. Das wäre schön. Ich bin mal gespannt, welche deutsche Synchronrolle, ob man da auch einen Gast dafür ranholen kann. Wohl eher nicht. Ich glaube nicht. Nee. Ist ja in Japan jedes Jahr so, dass ein besonderer Gast da irgendwie mit dabei ist. Beim 16. Film war es auch ein Fußballer oder so, den sie geholt haben, ne? Ja, immer irgendwie was dazu passend ist. Es musste ein Fußballer sein. Ja, ja, klar. Beim 19. Film haben sie eine koreanische Schauspielerin mit reingenommen. Die ist großer Con-Fan und wollte unbedingt rein. Deswegen haben sie ihr extra noch eine Rolle geschrieben, kurz vor Veröffentlichung des Films. Ja, kann man auch machen. So kann man es auch machen. Die 14. Überraschung ist der Titelsong, der enthüllt wurde, der auch schon im Trailer lief, nämlich von Bees. Einen Namen, den ich nicht aussprechen will. In Deutsch heißt er ungefähr: Die Welt wird in deiner Farbe erstrahlen. Na gut, ich versuch's doch mal. Sekai wa Anata no Iro ni Naru. Den man, wie gesagt, auch schon im Trailer hören kann, von daher hört sich eigentlich schon mal ganz gut an. Da kann man sich ja schon mal auf die Endcredits freuen. Ich habe mich ja so gefreut, als ich den Trailer gesehen habe und dann plötzlich das Lied von Bees kam. Also habe ich mich gefreut, weil Film 15 hatten sie auch schon einen geilen Song. Don't run alive. Den lasse ich ja nicht mag, aber okay. Ich erinnere mich. Ja. Das ist ja auch furchtbar. Also ich muss sagen, ich finde Bees immer gut, aber es ist jetzt nicht das beste Lied von ihnen. Ah, ja. Genau, ganz meine Meinung. Richtig, schön. Ja, wie gesagt, Bees hat schon die Lieder auch gemacht zu Filmen 3, 6, 10 und 15, wie gesagt. Also sind Veteranen mit der Serie. Ja, und die 15. Überraschung ist auch nur für japanische Kinofans relevant, nämlich Toshi Aoyama läuft am Kino vorbei und verteilt auch Autogrammkarten, nicht wahr? Ach so, nein. Na, bei der Premiere ist er ja immer dabei. Also da kann ehrlich? Ein Autogramm. Ja. Okay. Ja, auch nach Japan. Und die 15 Überraschungen sind die dunkelsten Dankesbriefe, wenn man das so direkt übersetzen will. Das sind für die ersten 4 Millionen Kinobesucher gibt es Dankeskarten quasi mit Zeichnungen von Gosho, mit kleinen Zeichnungen und Nachrichten von den Stammsynchronsprechern der Serie und mit einem Code, mit dem man sich online gratis einen der vorherigen Filme ansehen kann. Film 6 natürlich, ne? Also 4 Millionen ist eigentlich schon recht viel, finde ich. Ja, aber das heißt ja auch, dass nur 4 Millionen Menschen ins Kino gehen werden. Danach gibt's ja nichts mehr, also kann man zu Hause bleiben und den illegalen Film. Achso. Ja, genau. Ich glaube, es gibt aber außerhalb dieser Überraschungsaktion immer jedes Jahr was anderes zu holen. Die Filme haben ja auch immer, knappen ja auch Rekorde um Rekorde. Das wird ja auch ein Anreiz sein, wieder einen schönen neuen Rekord aufzustellen. Ja, als ob die ins Kino gehen, ich muss ins Kino, ich will den Rekord mit aufstellen. Nee, aber um sowas, so ein Goodie mitzubekommen, ist ja immer schön. Also alle, die unentschlossen sind, werden vielleicht so noch eher motiviert. Könnte ich mir vorstellen. Und vor allem natürlich auch Film 20, wenn man die Trailer gesehen hat. Also ich würde auf jeden Fall ins Kino laufen. Allein weil es Detective Conan ist. Ja, wird sicher genial. Mal sehen, ob der Film 19 überbieten kann mit Kaito Kid. Film 19 war übrigens der viert erfolgreichste Film in Japan. Also japanische Film in Japan in dem Jahr. Wow. Ja, ja, okay. Aber hat Kid wirklich so viele Fans? Ich würde ja sagen, dass ein Organisationsfilm definitiv spannender ist. Ja, für uns, weil wir so sehr auf die Handlung fokussiert sind. Aber in Japan ist das halt, ist Detective Conan halt wie Tatort, ne? Ja. Das läuft jede Woche und man kümmert sich weniger um die übergreifende Handlung als mehr um die einzelnen Fälle und Kid hat dann halt mehr Hype, weil Kid ist halt cool als meistens Organisation. Danke für die Info. Ja. Kid ist halt cool. Kido-sama! Da muss man auch sehen, wie das jetzt heutzutage so ist mit dem Kinofilm, weil der letzte schwarze Organisationskinofilm ist ja auch schon ein bisschen her mit Film 13. Das heißt, jetzt natürlich könnte der Hype natürlich schon noch ein bisschen größer sein, weil 2009 kam ja Film 13 raus. Und heutzutage hat man ja mit Social Media viel mehr Möglichkeiten, das ein bisschen zu pushen. Ich würde da fast noch Film 18 mit in die Reihe stellen, auch wenn er nicht ganz damit reinpasst mit Organisationen, aber FBI war ja trotzdem mit drin. Ich sehe das immer so ein bisschen in der Reihe damit. Mhm. Aber Kann man. Naja. FBI ist natürlich jetzt auch mit im Film mit dabei. So viel wie bekannt ist, es sei denn, die tauchen nur im Trailer auf. Also wäre ja auch dumm, wenn sie nicht mit drin wären. Ja. Dann würde ja keiner die Organisation verfolgen, außer Conan. Und der kann alleine sicher nichts machen. Vielleicht mal hilft Kier ja mit oder Bourbon. Ja, also Leute, naja, okay. Machen wir weiter mit der nächsten News. Wir haben wieder neue Informationen über die Einschaltquoten von Detektiv Conan von den letzten Episoden. Ja, waren wieder sehr gut, nicht wahr? So 8-10% waren wieder drin. Wow, erstaunlich. Richtig, der zweite Teil vom Kamaitachi-Fall hat die 10% mal wieder geknackt. Das ist 10,1%. Ja. Also zu heutigen Zeiten? Ja, zu heutigen Zeiten, klar. Und ich meine, Sazae-san hat ja auch nicht mal wirklich viel mehr. Sazae-san war doch früher immer auch so bei 20%. Das hat ja jeder geschaut. Ja, die hatten jetzt 12, 13, 15. Geht ja noch. Geht noch. Ja. Vielleicht gerade eine Flaute. Naja, eigentlich... Das ist eigentlich schon, dass die Anime-Quoten sind halt allgemein nicht mehr so stark wie früher, ne? Im Fernsehen. Weil sich da teilweise ja auch Zuschauerschaft ein bisschen verlagert auch. Aber Detektiv Conan ist wie immer stark mit dabei, einer der stärksten Serien. Ja, erfreulich, sehr erfreulich. Mit über 10% unglaublich stark. Ja, und auch mit 8-9% sind ja auch nicht schlecht. Also früher haben wir ja schon häufiger erzählt, dass es dabei bei 6% irgendwie rum taumelte, kann man ja fast sagen, am Abgrund des Abgesetztwerdens. Naja, man war immer noch in der Oberhälfte der Top 10, ne? Ich meine, Serien wie Dragon Ball kommen oftmals nicht, Dragon Ball Super kommt oftmals nicht über 6% hinaus und Dragon Ball Super läuft zusammen mit One Piece am Sonntag morgen. Also, und da sind die Quoten auch nicht gerade stark. Also von daher ist Detektiv Conan da schon ein sehr starker Kandidat weiterhin. Ja, ist doch sehr schön, dass wir weiterhin so weit oben mit dabei sind. Platz 2, Platz 3, 4, 5. Von wir, ne? Ja, ich sehe mich als Detektiv Conan. Ah, okay. Ich bin Detektiv Conan. Ja, ich habe ein Bild von Philipp, wo er wirklich Detektiv Conan ist. Ja. Vielleicht sollte er auf der Animagic dieses Jahr wieder so rumlaufen. Nein. Nein, okay. Gut, kommen wir dann noch kurz zum neuen Ending 51. Es gibt ja endlich wieder ein neues Ending zum japanischen Anime. Nicht wahr, Lasse? Das Ending Nummer 51 kommt von einem Steampunk-Rockballadensänger. Takuto. Oder wie? Ja, nicht ganz so. Ah, nein. Nicht okay. Death Metal. Ach so. Startet ab dem 16. April zusammen mit Episode 813, der Schatten, der sich an Amuro heranschleicht. Und ist die zweite Single erst von Takuto, der übrigens 19 Jahre alt ist und damit ein Jahr jünger als die Serie. Aber ich glaube, von La Pompon waren auch alle Mitglieder jünger. Ja. Einer davon war, glaube ich, sogar nur 15. Ah. Also von daher. Echt? Ja. Hey, hey, hey. 15 oder 16. Diese die kennt ja Colin gar nicht. Was will die dann da? Na, vielleicht ist sie auch damit aufgewachsen und kennt nur Con. Also unsere Zuhörer sind definitiv auch nicht alle über 20. Ach so, oh, schade. Menno. Als wäre das schlecht. Ja, okay. Nee, wir freuen uns natürlich über jeden Zuhörer. Vielen Dank, dass du zuhörst. Egal wie alt du bist. Wir schätzen deine Ohren sehr. Ja. Und auch deine Finger, wenn du uns noch einen Kommentar schreibst. Genau, auf colinnews.org. Ja. Ja. Ja, das neue Ending hat den Titel Futari no Byoshin, also unser Sekundenzeiger. Ja. Also ich habe auch schon mal reingehört, klingt ganz annehmbar für ein Ending, vielleicht ein bisschen rockig, meiner Meinung nach. Oder was sagst du, Lasse? Ich finde es eigentlich so mit, als Rockballade geht's eigentlich. Okay, du bist ja immer sehr kritisch, was solche Openings und Endings angeht. Wahrscheinlich erst, wenn die Animationen kommen, dann bist du wieder kritisch. Ja, aber wenn es bei den Endings ein bisschen ruhiger ist, das geht auch. Das kann man machen. Aber ich fand es schon fast ein bisschen zu laut und aggressiv für so ein Ending, aber... Ja, die Endings sind ja eigentlich generell immer so ruhiger zum Abschalten und man denkt sich so, wieder ist die Folge vorbei. Your best friend style. Ich bin nur froh, dass wir bei den Endings ein bisschen Abwechslung bekommen, nachdem wir 2015 immer nur Ending 49 hatten. Und so sehr ich Walchi auch mag, aber irgendwann ging mir das... Das Lied ist aber der Hammer. Ja, das Lied ist der Hammer, aber nicht für... Du stimmst mir zu? Ja, warum denn nicht? Nur weil Don't Wanna Lie halt scheiße ist. Also, jetzt kommt's schon wieder. Hier. Bin ich froh, dass wir... Also, ich hätte im Moment auch noch nichts dagegen, wenn wir Ending 50 auch das ganze Jahr hören, aber frag mich das im September nochmal. Okay. Ja. Weil jetzt ist ja Ending 51 angekündigt, wie gesagt, für Mitte April. Komischerweise, ich hätte, glaube ich, die Magic-File, die dann da ja noch kommt, werden wir auch später noch besprechen im Cast, hätte ich noch mitgenommen mit dem alten Ending und dann das neue gestartet, aber okay, ich mache nichts. Man muss jetzt mal überlegen, wie wir uns hier beschweren. In Japan wird gefühlt alle 3 Monate das Titellied ausgetauscht oder das Ending. Ich weiß nicht, wie viele wir schon hatten. Okay, 51 Endings jetzt. So, und in Deutschland gibt's nur eine Handvoll davon und da haben wir ihr uns oder? Ja auch nie beschwert. Ja, weil ich damals noch keine Podcasts gemacht habe. Ich glaube aber auch, dass das mit Weichi kein Zufall war. Ich glaube, das hängt nicht davon ab, wie man sagt, ja, hey, wie wär's mit einem neuen Ending? Ich kann mir vorstellen, dass da auch Geld fließt. Hey, ja, klar. Hallo, ich bin Weichi. Hier, Hallo, Weichi. Ja, lass mal mein Lied ein Jahr lang laufen. Ich zahle auch das 10-fache. Dann sagen sie, jo, geil, machen wir. Und Beast sagt, nee. Komm, wir wollen Geld dafür haben. Oder ihr zeigt noch die Animation aus unserem Musikvideo, wo wir da mit der Gitarre stehen. Ja. Aber das meiste, also diese jungen Künstler wie Takuto und für die ist das Werbung, klar. Ja, weil das Animationsstudio gehört ja auch zur selben Firma wie das meistens dann das Plattenlabel von denen. Ach. Also das ist ja das sind ja alles Medienkonzerne da, die sowas wie Plattenlabels und Animationsstudios besitzen. Und ich glaube, TMS das ist da. Das ist schlau dann, ja. Wenn alles unter einem Dach ist. Ja, und da ist das mit Walchi, der muss sie wahrscheinlich nicht zahlen, sondern das haben sie einfach besprochen. Walchi verkauft sich gut, deswegen pushen wir das mit Detective Conan ein ganzes Jahr lang. So wird das wahrscheinlich gelaufen sein. Das ist ein tolles Lied. Aber ein ganzes Jahr, du kannst ja nicht ein Album oder eine Single irgendwie ein ganzes Jahr, ist naja, ein bisschen übertrieben. Conan läuft ne? Ja einmal in der Woche und dann, ich meine, du hörst ihn nur einmal in der Woche. Ja, und? Aber wenn ich im Januar, wenn die Single im Januar rauskommt, dann brauche ich den im Dezember nicht mehr bewerben. Also dafür kauft ihn doch keiner mehr. Selbst wenn dann der Song nochmal läuft. Das wird ja immer hübsch. Ja, okay, es war ein gutes Ending. Ja. Ich gebe dazu, sind wir uns einig. Da habe ich mir auch jede Woche einen neuen iTunes-Account gemacht, ist immer wieder gekauft. Genau. Ja, genau. Gut. Dann sind wir auch schon durch mit der spoilerfreien Zone. Ich muss mich leider von Kevin verabschieden. Oder willst du dabei bleiben? Ja, gerne. Wir haben noch den Fall zu besprechen. Ah, ich will lieber weg. Um Katsu Yamato. aus Nagano. Nagano? Der Anime-Fall, der dürfte dir schon erst mal in 87 ja, bekannt sein, nicht wahr? Ja, wirklich, ja. Ja. Das ist jetzt aktuell? Das ist aktuell im japanischen Anime. Das ist doch gar kein Spoiler. Nö. Ach so, na doch. Nee. Der fand ich noch nicht draußen. Ja, offiziell noch nicht, aber du hast ihn ja schon. Aber, ja, nee, das wäre mir zu... Meine Bewertung, wenn ihr die hören wollt, findet ihr im Conancast 87. Ich sage schon mal, toller Fall. Und den Rest gebe ich ab an meine Kollegen. Ja. Okay. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Ihr macht einen guten Job. Gut, dann machen wir wie gesagt weiter mit den japanischen Anime-Episoden. Und da besprechen wir zunächst, oder was heißt zunächst, die einzigen Folgen, die jetzt neu sind in diesem letzten Monat. Episode 810, 811, 812, die schwarze Dunkelheit der Präfekturpolizei Teil 1, Teil 2 und überraschenderweise mal ein Teil 3. Worum geht es denn da, Bianca? Ja genau, in diesem spannenden Dreiteiler befinden wir uns, wer sich immer noch an die letzten Folgen erinnert, immer noch in Nagano und begegnen Kansuke Yamato und Yui, die ja auch viele von euch super toll finden und die man echt gerne mal wieder sieht. Nur diesmal ist irgendetwas anders, denn die Beschreibung von Kansuke Yamato passt doch irgendwie auf die Nummer 2 der schwarzen Organisation rum. Denn schließlich geht dieser Yamato ja an einer Krücke. Er hat ein Auge verloren und er hat lange Haare. Aber wer weiß, denn der ganze Fall scheint tatsächlich irgendwie dafür zu sprechen, dass dieser Typ ein wenig Dreck am Stecken hat. Denn innerhalb der Polizei werden andauernd Leichen von Polizisten gefunden, die allesamt ein X auf der Stirn tragen. Und man sieht an dieser Stelle sogar, wie sie vorher ermordet werden. Natürlich nicht von wem. Und man sieht auch, dass dieses X durch einen Stempel kommt, der ihnen aufgedrückt wird. Und der Täter murmelt immer was von, er sei Bishamonten und er würde den Specht ausmerzen. Was hat es damit auf sich? Wir finden relativ schnell heraus, dass dieser Specht anscheinend zum einen früher eine Formation war in einer alten Schlacht irgendeines japanischen Krieges um 1500 noch was, 1600 noch was. Zum anderen ist der Specht aber auch der Codename einer Organisation innerhalb der Polizei gewesen, die sich damals um zwei Fälle kümmerte, bei denen Leute durch Amokläufer oder Geiselnehmer erschossen wurden. Also es läuft darauf hinaus, dass alles auf Kansuke Yamato als Täter deutet, der schließlich der beste Freund des Amokläufers von vor 9 Jahren war, der sich später selber erschossen hat und an dessen Grab er mindestens einmal im Jahr an dessen Todestag betet. Außerdem wollen Zeugen ihn an verdächtigen Stellen gesehen haben. Und nun liegt natürlich alles mal wieder an Conan, diesen Fall zu lösen, wobei er diesmal nicht Kogoro Mori dafür benutzt, sondern den Fall später auf der Rückfahrt im Zug erst selbst erklärt, und zwar an Kogoro und dann ran. Also definitiv mal etwas ganz anderes, nicht wieder dieses typische 3 Tote, ein Verdächtiger und auch kein Einsatz von Narkosechronometer und Stimmtransposer. Außerdem mit einem bekannten, doch so beliebten Polizisten als eventuellen Täter. Ich kann den Fall definitiv nur empfehlen und würde sogar spannungstechnisch sagen, dass er von mir 5 Xe bekommt. Ja. Also, ich muss sagen, mir kommt der Fall, den haben wir so oft besprochen, letzter Zeit jetzt schon. In Band 86 haben wir eine Kurzinhaltsangabe dazu gemacht, Band 87 nochmal. Gefühlt war auch vor kurzem erst im japanischen Manga zu lesen gewesen, jetzt also im japanischen Anime. Ja, für mich ein sehr guter Fall. Auch die Anime-Umsetzung war sehr gelungen, immer schön spannend gemacht, auch mit dem neuen Charakter, dem Hiyoe Kuro da von der Polizei in Nagano. Dass der halt auch in Verdacht gerät, rum zu sein. Sehr, sehr schön gemacht, auch anime-technisch, dass man dort halt die Pausen eingesetzt hat. Am Anfang der ersten Episode Krähen-Sounds eingefügt hat oder Krähen zu sehen waren. Waren sie zu sehen? Ich weiß gar nicht, auf jeden Fall hat man sie gehört. Schon sehr spannungstechnisch bisschen was reingemacht, was nicht da ist natürlich, aber alles in allem spannender hätte man es kaum machen können. Und auch die Schnitte, als das zweite Opfer umgebracht wird, war sehr gelungen. Also hat mir sehr gut gefallen, auch mit dem Blitz. Also ich kann dir gar nichts anderes geben als die volle Punktzahl 5 von 5 Specht-Fußabdrücke. Ja, einer der besten Fälle in der letzten Zeit und wahrscheinlich auch einer der besten Fälle für die kommende Zeit, werden wir dann sehen. Aber hat mir auf jeden Fall sehr, sehr, sehr viel Spaß gemacht. Definitiv ist einer der Top-Fälle der letzten Zeit. Was ich so ein bisschen schade fand, ist, dass sie an 2 Stellen die Schere angesetzt haben, was die Umsetzung des Mangas angeht. Denn im Vergleich dazu haben sie an einer Stelle rausgeschnitten, dass erwähnt wird, dass Kanskes Bein auf guter Heilung ist und sein Arzt sagt, er braucht bald die Krücke nicht mehr. Das spricht Yui an, das haben sie im Anime aus irgendwelchen Gründen rausgeschnitten, aus Zeitgründen vermutlich, weil die 2 Zeilen Text waren ja eindeutig zu viel. Da kommt man nicht mehr auf 3 Teile. Ja, genau. Du musst einen 4. Teil machen, ne? Allein deswegen. Ja, richtig. Und in der 2. Episode haben sie auch die Szene rausgeschnitten, wo sich Conan von Ran und Kogoro wegschleicht, um mit Kumei und Yui wohin zu fahren. Das heißt, da ist dann halt so ein grober Schnitt, wo Conan einfach mit denen im Auto sitzt und er hinterher ausgeschimpft wird, weil er sich weggeschlichen hat, obwohl er sich im Anime nicht weggeschlichen hat. Also, das war dann auch irgendwie so ein bisschen blöd. Doch, er hat sich ja auf jeden Fall in dieses Auto reingeschmuggelt. Ja, gut, aber im Manga sieht man halt deutlich, wie er halt auf einmal verschwunden ist und wie Ran und Kuro sich wundern, warum er auf einmal weg ist und dann schneidet man erst aufs Auto um. Und warum sie die kurze Szene jetzt rausgeschnitten haben und dann am Ende trotzdem die Szene haben, wo er ausgeschimpft wird, explizit, obwohl er sie natürlich technisch gesehen einfach doch trotzdem offscreen weggeschlichen hat. Aber das fand ich auch so ein bisschen schade. Aber naja, das macht den Fall insgesamt natürlich nicht weniger toll. Nö, also es waren ja nur kleine Stellen, das ist ja nichts Wichtiges, was fehlte. Ja, ein bisschen Umsetzungsschwierigkeiten gibt es ja immer bei jeder Folge. Ja. Kann man sich ja auch bei uns im Con-Wiki die Liste der Unterschiede zwischen Manga- und Anime-Folgen angucken. Immer empfehlenswert. Und wenn Anime und Manga identisch wären, bräuchte man den Anime ja praktisch gar nicht schauen, sondern könnte einfach den Manga lesen. Also ich erwarte auch vom Anime immer so ein bisschen, dass sie den Fall halt auch anime-technisch umsetzen und sich halt einfach 1:1 kopieren, praktisch die Bilder aus dem Manga anmalen und ausstrahlen im Fernsehen, sondern dass sie auch ein bisschen selber interpretieren oder das weiterführen, halt die ganzen Anime-Elemente, die sie halt zur Verfügung haben, Musik, Bewegung und das alles irgendwie mit einbauen und da halt eine tolle Folge draus machen. So, gute Kombination. Ja. Ist ihnen allerdings auch gelungen. Meiner Meinung nach ja. Ja. Tolle Episoden, 5 von 5. Ihr könnt das natürlich alle für euch selber mitentscheiden und in den Kommentaren zu diesem Podcast mitdiskutieren. Genau, wie immer. Ja, das war's dann auch schon mit den Episoden, die wir diese Woche oder diesen Monat zu besprechen haben. Viel mehr ist nicht passiert, denn danach kam ja noch eine große Wiederholung vom Black Impact der Episode 425. Die wurde ja in 4 Teilen nochmal neu ausgestrahlt. Nicht wahr, Lasse? Ja, ganz genau. Und die ersten beiden Parts liefen jetzt im März und die nächsten beiden kommen jetzt am 2. und 9. April. Übrigens habe ich da mal geguckt, wie das aussieht, weil das war ja noch aus der Zeit, wo Detective Conan noch in 4:3 lief oder beziehungsweise in 4:3 produziert wurde. Und das wurde jetzt remastered und zwar sehr hässlich, ehrlich gesagt. Weil die Ränder sind, also normalerweise, wenn man 4:3 aufmacht, dann ist ja in den Ränden ja irgendwie ein Filter. Wenn sie Flashbacks machen, dann machen sie meistens so ein Rasterfilter, dass man so das Bild an den Rändern, wo eigentlich schwarz wäre, so gestückelt nochmal sieht. Ja, genau. Aber bei Black Impact machen sie das so, sie blenden an beiden Seiten, wie auf den Covern der Bände, so eine Backsteinmauer ein. Ah, Leute. Und darauf ist dann zu lesen, irgendwie Film 20 ab so und so viel im Kino und so. Und das sieht man halt wirklich die ganze Folge, hat man halt so einen Rahmen mit einer Werbebotschaft für Film 20. Das ist aber auch wieder typisch Japan, weil da ist ja alles mit Werbung zugepflastert. Ja, aber das ist schon wirklich krass und sieht auch nicht sonderlich schön aus, ehrlich gesagt. Also. Für unsere Augen nicht, ne. Naja, nee. Mal sehen, ob es sich in den Zuschauerzahlen zu Film 20 da niederschlägt. Naja. Ja. Also ich meine, natürlich ist natürlich schön clever, die Einführung von Kira im Fernsehen laufen zu lassen. Auf jeden Fall. Zu Film 19 lief ja auch ein Kaito-Kid-Fall im Fernsehen als Wiederholung. Von daher ganz clever getimed. Und ist ja auch ein guter Fall mit dem Black Impact. Also einer der besten Organisationsfälle, die es gibt, meiner Meinung nach. Und noch einer der längsten. Das auch noch. Ab 16. April kommt dann Episode 8:13, die Magic File, die angesprochen wird. Genau, Filler-Episode praktisch. Der Schatten, der sich an Anu Amuro heranschleicht. Dumm. Laut Synchronsprecher gibt's in dem, von Amuro gibt's in der Episode keinen Fall, also werden wir mal sehen. Ich tippe ja darauf, dass es irgendwie so eine Episode wird wie dieser, wo Kogoromori auf der Flucht, dieses eine Kapitel. Oh, herrje. War ja ganz amüsant. Irgendwie der Schatten, der sich an Amuro ranschleicht irgendwie und dann vielleicht irgendwie so eine Verwechslung oder ist es was Harmloses oder so. Dann wollten die ihn überraschen mit irgendwas. Also, wenn der Synchronsprecher schon sagt, es gibt keinen Fall in der Episode, also dann wird es wahrscheinlich irgendwie so ein Mysterium sein. Kann ich mir vorstellen. Weil ich glaube jetzt nicht, dass sich tatsächlich ein Schatten an Amuro ranschleicht. Er schießt schneller als sein Schatten. Ja. Ein Schatten mit dem Gesicht von Stannis Baratheon. Ah, falsche Serie. Dann kommt die nächste Manga-Umsetzung am 23. und 30. April 814-815. Der Fall des verschlossenen Raums der Blockschauspielerin, den man auch schon in Band 87 lesen kann, mit dem besten Nebencharakter aller Zeiten, Sakurako Yonehara. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Dann im nächsten News-Podcast werden wir diese Episoden auf jeden Fall besprechen. Ja gut, springen wir dann direkt über zum Manga in Japan. Da haben wir auch wieder einen neuen Fall mit den Kapiteln 951, 952, 953. Da geht es ja um den Seelendetektiv. Was hat es denn damit auf sich, Lasse? Genau. Im neuen Fall kommt Con gerade von der Schule nach Hause und rekapituliert nochmal die Ereignisse der letzten Kapitel. Das könnt ihr auch ganz einfach tun, indem ihr den letzten Con-Cast hört. Ja, genau. Da braucht ihr nicht wie Con extra eine Seite für Recap aufwenden wie Gosho. Er kommt jedenfalls rein und möchte sich nochmal die Seite mit den Infos zu Koji Haneda durchlesen, doch die Seite wurde gelöscht. DCMA, Millennium Acclaim, zu blöd aber auch, Copyright. Jedenfalls wurde sie noch nicht wieder hochgeladen und das findet Con nicht toll, als Kokoro nämlich einen Anruf bekommt, er soll bei einer TV-Show mitmachen, in der es zufällig um den Mord von Koji Haneda geht, von vor 17 Jahren. Was ein Zufall, doch. Toll. Ja. Und da soll er gemeinsam mit dem Seelendetektiv Gaito Hotta ermitteln. Den namensgebenden Seelendetektiv ist quasi so ein Medium. Ich weiß nicht, ob man das vielleicht kennt, aus Deutschland zum Fall Uwe Barschel gab es auch irgendwie mal TV-Sendung, wo irgendwie ein Medium mit der Familie irgendwie den Geist befragt, ob wie es jetzt mit Herrn Dr. Uwe Barschel war, ob es Selbstmord war oder Mord. Und so ein ähnlicher Typ ist das auch da. Aber er wurde in der Vergangenheit bereits als Fake tatsächlich entlarvt, wie Kogoro zu berichten weiß, weswegen er auch eher skeptisch ist darüber, seinen Ruf dafür aufs Spiel zu setzen. Aber dann wird ihm gesagt, wenn Kogoro Mori dabei ist, kriegen wir vielleicht einen besseren Sendeplatz und Yoko Okino als Moderatorin. Und da ist Kogoro natürlich sofort dabei. Jedenfalls kommt Con mit am nächsten Tag zu der Besprechung, die Kogoro mit dem mit Produzenten der Serie haben soll, eben mit Gaito Hotta, weil Ran ist beschäftigt mit Karate und taucht auch gar nicht auf. Deswegen will er da mit. Das ist aber natürlich eine Ausrede. Er will, wenn es irgendwas zu Koji Haneda zu wissen gibt, könnte es sein, dass dieser Typ trotzdem echte Informationen hat, obwohl er ein Faker ist, in der Vergangenheit gewesen ist. Es könnte ja sein, dass es Informationen gibt. Also kommt Con mit. Und sie treffen sich im Hotel mit dem ausführenden Produzenten der Serie, Sanpai Kukuri, der einzige Verdächtige in dem Fall übrigens. Das ist jetzt der vierte Fall in Folge, glaube ich, im Manga, wo es nur einen Verdächtigen gab. Also. Ja, ein bisschen langweilig wird's langsam. Ja, ist auch der sechste oder so Drei-Kapitel-Fall in Folge. Naja. Aber das letzte Mal, wo wir so eine Welle an Drei-Kapitel-Fällen hatten, war vor den scharlachroten Kapiteln. Also könnte jetzt demnächst was auf uns zukommen. Hoffentlich. Ja. Jedenfalls wollen sie sich mit dem Seelendetektiv treffen. Aber wie das dann so ist, nach einigen Quälereien an dem Zimmertür, wo er nicht aufmacht und eine E-Mail, in der drin steht, Hilfe, ich werde gleich ermordet, holen sie den Pagen, stürmen in das Zimmer. Dort fällt ein Weinglas um, man sieht Fußspuren am Boden, die Con und Kogoro verfolgen den Täter auf dem Balkon, doch er springt scheinbar eine Figur auf den nächsten Balkon nebenan, wo auch die japan-typischen Hausschuhe am Balkon liegen mit Weinspuren, die es natürlich auch für das Hotelzimmer gibt, und der Seelendetektiv liegt ermordet in seinem Bett, brutal abgestochen, blutüberströmt, und eben weil sie sich Sorgen machen um den Gast im nächsten Zimmer, laut dem Pagen ein Junge im Oberschulalter, gehen sie rüber, klopfen an die Tür und wer macht auf? Es ist Masumi Sera. Yay! Schön mit offener Hose und wo man ihr Unterhöschen sehen kann. Das musste ja unbedingt sein. Ja, ein bisschen Fanservice darf nicht fehlen. Ne? Ja. Wuhu! Vielleicht nochmal, um dieses mit dem Jungen nochmal aufzugreifen, dass dann auch alle merken, aha, das ist ja wirklich kein Junge. Aber das dürfte mittlerweile jeder wissen, hoffe ich mal. Naja. Ja. Obwohl ich finde, aber am Anfang fand ich dieses Panel eher so, aber je länger ich das angesehen habe, wie sie da schlaftrunken, sich den Kopf kratzen mit so im Unterhemd und mit halb angezogener Hose da irgendwie die Tür öffnen, finde ich fast schon wieder cool, ehrlich gesagt. Also ich kann schon verstehen, dass man dieses Panel mögen kann. Ja, Lasse, ich weiß genau, was du meinst. Ja, gefällt mir. Jedenfalls sind Kogoro und Con erstmal besorgt und fragen sich, ob der vielleicht der Täter drin ist oder ob hier jemand anders im Zimmer ist. Und Sera sagt, nein, hier ist gar niemand anderes im Zimmer. Und wir sehen dann die kleine Schwester außerhalb des Territoriums, beziehungsweise das Mystery Girl, im Gang stehen und Con und Kogoro kritisch beäugen. Und damit starten wir in die Fallaufklärung. Masumi vertröstet Kogoro und Con erstmal ins Zimmer, an der Tür, weil sie sich wieder damit rausredet, ach, überall liegt noch meine Unterwäsche und meine Klamotten rum, ich muss mal kurz aufräumen. In einer Minute, das hat sie ja auch schon in dem Fall mit dem Romanautor gemacht, im Band 83, wo sie Con aus dem Schlafzimmer rausgehalten hat, mit genau derselben Masche. Nicht gerade sehr einfallsreich, die liebe Masumi. Nun gut, sie braucht natürlich mehr als eine Minute. Und als es dann soweit ist, stürmt Con auch schon in das Zimmer rein auf den Balkon, um zu sehen, ob da der Täter ist. Tatsächlich ist er nicht auf der Suche nach der kleinen Schwester, was mich ein bisschen gewundert hat, warum er nicht gleichzeitig auch mal da macht. Aber gut, er ist wahrscheinlich mit Verbrechen so beschäftigt, dass er es gucken will. Und dabei merkt er unten auf dem Parkplatz ein falsch geparktes Auto. Das ist nämlich das von dem vorgenannten Regisseur, der es jetzt umparkt, obwohl komischerweise überall freie Parkplätze sind. parkt der Regisseur jedenfalls immer das Auto um, von Con ein Bild macht. Und weil er sich denkt, mache ich vorsichtshalber nochmal ein Foto von unterhalb des Balkons hier, weil da könnte ja auch irgendwas mit dem Trick sein, eine Vorrichtung oder eine Schnur. Und hält das Handy direkt ins Gesicht von der kleinen Schwester, die sich da mit so einem Seil unter den Balkon geklettert ist, um sich vor Con zu verstecken. Er musste mit dem Foto so runtergreifen und macht dann ein Foto von ihr mit seinem Handy, was er zuerst nicht merkt, weil Masumi ihn ruft, weil Takagi und Megure sind inzwischen eingetroffen und wollen den Fall lösen. Und als Con das Handy rausholt, verliert er aus Versehen seinen Stimmenverzerrer, seine Fliege, weil er hat die blöderweise in derselben Tasche gehabt wie das Handy. Und wie man das halt so kennt, wenn man etwas aus einer Tasche rauszieht, fällt was anderes auch mit raus. Irgendwie, normalerweise ist irgendwie vielleicht mal ein Geldschein oder ein Busticket, was dann mal passieren kann. Ja. Normalerweise kein Stimmenverzerrer, aber gut, andere Länder, andere Sachen. Das Mädchen ist übrigens nicht sehr beeindruckt von Conan, obwohl er irgendwie scharfsinnig ist und verlangt von Masumi einfach, löst halt jetzt endlich den Fall, weil ich habe keinen Bock, von der Polizei entdeckt zu werden. Und wenn sie, das mysteriöse Sie in Anführungszeichen, von dem Fall Wind bekommen, kommen sie her. Und das will ich nicht. Du könntest ja auch in einer privaten Unterhaltung mit deiner Tochter, Fragezeichen, nicht ein bisschen konkreter sein, oder? Nein, danke. Muss ja die Spannung aufgehalten werden. Jedenfalls sind Megure und Takagi jetzt am Tatort und untersuchen den Fall, wie das Weinglas runtergefallen sein könnte, ob das ein Trick gewesen sein könnte, wo der Täter hin ist und wie das alles läuft. Jedenfalls entdecken Con und Masumi dann etwas Klebriges überhalb der Balkontür und anhand einer sensorgesteuerten Toilette hat Con dann so den Dr. House-Aha-Moment. Jetzt habe ich den Fall gelöst und will das Masumi mitteilen. Doch die hängt irgendwie die ganze Zeit am Telefon rum und hat auch schon während des Falls irgendwohin die Infos weitergeleitet. Wohin bloß? Hm? Ja, Fragezeichen. Zum bitteren Bruder? Ja, genau. Nein. Ja. Ja, nein, man sieht in dem Fall, dass sie mit der kleinen Schwester spricht. Und weil Masumi ihm beschäftigt ist, betäubt Con Kogoro mal wieder. Tatsächlich, im Manga ist der schlafende Kogoro, weil das, Bianca, das hast du ja vorhin angesprochen, glaube ich, dass ja. Das ohne Kogoro gelöst wird. Im Manga ist der total selten geworden in letzter Zeit. Okay. Das ist jetzt Band 90, in die Zukunft die Kapitel. Der davor war Band 88 und davor war der letzte schlafende Kogoro Band 81. Also wir sind letztens 6 Bände lang kein schlafender Kogoro tatsächlich ja, gewesen im Manga. Diesmal ja auch wieder nicht. Also sieht jedenfalls nicht danach aus, oder? Ich glaube, das war auf Dauer langweilig. Wie man das halt so ist. Aber im Moment hat man das so, dass Con sehr unvorsichtig ist und quasi einfach alles reden kann und die hören ihm einfach zu inzwischen. Also von daher, wie sich halt die Dynamik einer Serie so entwickeln. Ne? Das müsste man jedenfalls dem mal sagen. So, ey, Conan, du verlierst deine Deckung. Jedenfalls betäubt Con Kogoro für seine übliche Show und dann merkt er mit einem sehr tollen Pendel, der Stimmenverzerrer ist weg. Dum, dum, dum. Ja, sehr, sehr spannend. Mal was komplett anderes als früher. Also den Stimmenverzerrer hat, glaube ich, noch nie verloren. Jedenfalls nicht, dass mir das bekannt wäre. Und vor allem hat ihn ja noch nie jemand gefunden. Man sieht ja hier das Mädchen, die kleine Schwester von Sera. Die findet ja sogar den Stimmenverzerrer. Und was dann da am Ende, mein lieber Mando. Damit ist sie eine der wenigen, die über den Stimmenverzerrer Bescheid weiß, normalerweise, also die einzigen, die ja von dem Stimmverzerrer wissen, die nicht irgendwie Cons Mitwisser sind, also seine Verbündeten, sind ja eigentlich nur die Detective Boys. Ja, stimmt. Die das auch irgendwie wissen und dann denken, ach, Con spricht schon wieder mit irgendjemand anderer Stimme und dann schiebt wo die Datei mit dem Bombentypen da in der Datei ist, da merken sie das auch und Ei halber so, ab ins Bett jetzt, Kinder, schiebt die da so weg, damit sie das kurz bemerken. Ja. Nee, und auch tatsächlich mal was anderes. Der schlafende Kogoro wurde ja öfter schon mal so ein bisschen unterbrochen. Die Story, also der Fall war jetzt eher so semi-interessant. Ja, natürlich, wenn es außenrum um das Mystery Girl geht, dann ist natürlich alles uninteressant, sage ich mal, was dann im eigentlichen Fall passiert. Und wie du sagtest, der Trick mit, oder das Falltypische mit dem ein Verdächtiger und halt ein Opfer und man weiß schon, wer der Täter ist. Wenn das halt häufiger vorkommt, dann ist es auch nicht mehr spannend. Von daher. Ach, man sieht sich nach den drei, man sieht sich nach den drei Verdächtigen zurück. Das habe ich nicht gesagt, das hast du gesagt. Ja. Aber das war so schön abwechslungsreich. Naja. Ja. Also ich fand es nichtsdestotrotz fand ich sehr, sehr spannend und das andere senkt es vielleicht ein bisschen, aber ich kann mich ja doch zu 4 von 5 Stimmverzerrern durchregen, durchaus. Also hat mir gut gefallen, muss ich doch sagen. Kann ich mich so nur anschließen. Die storyrelevanten Sachen waren toll und der Trick, na gut, geschenkt. Also ja, natürlich. Die Fälle muss man nicht immer. Wir sind halt die Hardcore-Audience hier in Deutschland, weil wir sind halt nur wenige Fans und deswegen sehr nah dran, sind halt nicht der durchschnittliche Japan-Fan, der es wie ein Tatort liest und deswegen jede Woche schön seinen Fall haben will. Von daher muss man darüber hinwegsehen, aber trotzdem plotrelevante Sachen toll. Gut, dann sind wir auch schon am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Näheres zu den kommenden Kapiteln erfahrt ihr dann natürlich im kommenden News-Podcast, auch zu den kommenden Episoden und allen kommenden News. Alles, wie gesagt, im nächsten News-Podcast, der dann im Mai kommt, am ersten Sonntag, wie gewohnt. Die Organisation ist auch mit dabei, also seid gespannt. Ja, genau. Es geht wieder heiß her. Ich verabschiede mich, verweise noch auf unsere Internetauftritte, conanwiki.org. Alles zu Detective Conan findet ihr dort, conanforum.org, alle möglichen Diskussionen zu Detective Conan findet ihr dort, conannews.org, alle möglichen Informationen zu Detective Conan findet ihr dort, oder in News vor allem. Twitter haben wir, twitter.com/conannews, facebook.com/conannews, instagram.com/conannews, was hatten wir noch? youtube.com/conannews, auf Conancast sind wir zu finden, Conancast oder conannews dort eingeben und uns kostenfrei abonnieren und alle Ausgaben dort anhören. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage tschüss, bleibt sicher und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao, bleibt uns gewogen.